Autoritarismus und Menschenfeindlichkeit. Der autoritäre Typ, um den es Adorno ging, hat der aktuellen Forschung zufolge zwei Eigenschaften. Ihm ist Hierarchie wichtig und er hat eine menschenfeindliche Gesinnung. Die Vorliebe für starre Hierarchien entspricht der Extremform des Prinzips Autorität und heißt rechtsradikaler Autoritarismus. Right-wing Authoritarianism. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hingegen entspricht der Extremform des Prinzips Loyalität und heißt sozialdominante Orientierung. Social Dominance Orientation. Große Untersuchungen der letzten Jahre legen allerdings nahe, dass das Attribut rechtsradikal besser zum sozialen Dominanzdenken passt, also zur Menschenfeindlichkeit. Eine Vorliebe für Autorität allein, die man in vielen politischen Strömungen findet, macht Menschen nicht rechtsradikal, denn dafür ist die menschenfeindliche Vorstellung, es gäbe minderwertige Gruppen, ausschlaggebend. Auch in ihrer Extremform sind die Prinzipien Autorität und Loyalität stark korreliert. Sie tauchen also bei vielen Menschen zusammen auf, weshalb Adorno sie für Untermerkmale des autoritären Charakters gehalten hat. Dennoch kann man sie mit geeigneten Untersuchungen deutlich voneinander trennen. So zeigt eine Meta-Analyse aus 70 früheren Studien mit mehr als 22.000 Versuchspersonen, dass beide Einstellungen auf einem niedrigen Wert beim Merkmal Offenheit beruhen. Eine weitere Meta-Analyse aus 24 Studien deutet in dieselbe Richtung. Beide Neigungen entspringen einer erhöhten Angst- und Ekelneigung.